Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Du hörst dir gerade die neueste Folge des libertären Podcast, des ernsten und satirischen Monatsrückblicks vom anarchistischen Radio Berlin. Natürlich aus Berlin, aber nicht nur für Berlin, sondern alle, die sich für uns und unsere Themen interessieren. In dieser Folge, in der wir auf den Monat Juli zurückschauen, geht es um das Urteil gegen Beate Zschäpe, das nun etwas mehr als ein Jahr zurückliegt, einen autonomen Chor und ein Theaterstück namens Anarchie. Außerdem gibt's ein buntes Rahmenprogramm mit Musik fast jeder Geschmacksrichtung. Feedback könnt ihr gerne wie immer per Mail an aradio-berlin@riser.net oder auf Twitter unter @aradio_berlin loswerden. Los geht's direkt mit den News und danach mit Schaban und Captain Peng. Sie mögen sich. Karamba, guten Tag. Das ist die Geschichte, wie sich zwei Leute in Füchse verwandeln. Und was danach geschah. Er mag sie und sie mag ihn. Sie mag ihn und er mag sie. Er mag sie und sie mag ihn. Sie mögen sich. Warte mal. Er mag sie und sie mag ihn. Sie trafen sich auf einem Baldachin. Er ist still und sie ist kühn. Er mag Vögel, sie mag Bienen. Er will reimen, sie will glühen. Sie schmieden beide einen Plan zu fliehen. Sie bauen sich eine Bahn mit Schienen, um damit miteinander durch den Wald zu ziehen. Er mag jagen, sie mag sammeln. Er mag denken, sie mag handeln. Er mag Walnuss, sie mag Mandeln. Sie beginnen sich in Füchse zu verwandeln. Sie fangen an, in dem Wald zu wohnen. Ernähren sich von Tauben, von Rinde, von Bohnen. Sie schwören sich, sich nie zu schonen, um das Beste gegenseitig aus sich rauszuholen. Sie erfinden ein eigenes Land, tragen Namen, die der andere erfand. Jeder lernt, was der andere kann. Der eine verlor, was der andere fand. Sie setzen einander in Brand. Sie jagen einander durchs Land. Jeder spornt den anderen an, sich gegenseitig immer wieder einzufangen. Irgendwann begann einer der beiden zu begreifen, dass die beiden sich lediglich als Füchse verkleiden. Er wollte es verschweigen und sein Leiden nicht zeigen. Doch so begannen die beiden sich aneinander zu reiben. Er sagte: Ich will kein Fuchs mehr sein. Sie sagte: Warum? Mein Fuchs ist doch fein. Er sagte: Aber ich will kein Fuchs mehr sein. Sie sagte: Du bist ein Verräterschwein. Er sagte: Und du bist kein Fuchs. Sie sagte: Doch, wohl bin ich ein Fuchs. Er sagte: Nee, du bist kein Fuchs. Sie sagte: Doch, wohl bin ich ein Fuchs und du bist es auch. Und überhaupt, was soll denn die Scheiße mit, du willst kein Fuchs mehr sein? Eben warst du doch noch ein Fuchs. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Fuchs sein fetzt doch. Und er so: Ja, Fuchs sein fetzt, aber mein wahres Wesen ist einfach kein Fuchswesen. Dein wahres Wesen ist kein Fuchswesen? So ein Blödsinn, was soll denn die Scheiße? Wenn du kein Fuchs bist, was bist du denn dann? Er zitterte und schaute ihr lange in die Augen und sprach: Ich bin ein Albatros. Er mag sie, sie mag ihn. Sie mögen sich. Er mag sie, sie mag ihn. Sie mögen sich. Sie wurde fürchterlich traurig und weinte, weil plötzlich alles zu zerfallen scheinte. Ein Albatros, der wohnt ja am Meer. Das heißt, wir sind ja überhaupt kein Fuchspaar mehr. Fliegst du jetzt weg und baust dir ein Nest wie ein Albatros, so etwas Albernes. So eine Scheiße, ich beiß dich jetzt. Denn Füchse essen Vögel, das ist ein Gesetz. Oh! Du hast mir fast das Bein zerfetzt. So hab ich dich ja überhaupt nicht eingeschätzt. Sie sagte: Wenn dich schon lange der Zweifel plagt, du Idiot, warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Er sagte: Mir war das vorher nicht bewusst. Ja, ja, sehr ausgefuchst, du hast mich doch nur ausgenutzt. Er sagte: So ein Schwachsinn. Du denkst, ich verrate dich nur, weil mir Flügel wachsen. Woher soll ich vorher wissen, was ich werde? Vielleicht verwandeln wir uns mal in eine Herde Pferde. Sie sagte: So war das aber nicht ausgemacht. Ich hab mir das mit dem Verwandeln auch nicht ausgedacht. Doch haben wir uns nicht geschworen, uns nie zu schonen, um das Beste gegenseitig aus uns rauszuholen. Und gerade jetzt zieht es mich in die Luft. Ich hab Sehnsucht nach Wind und Fisch. Ich muss fliegen lernen, Albatros-Style. Ich komm ganz sicher bald mal wieder hier vorbei. Ich liebe dich und ich werde dich immer lieben. Es zerreißt mir das Herz, doch ich muss jetzt fliegen. Er mag sie, sie mag ihn. Sie mögen sich. Er mag sie. Flog er und flog und flog. Er glitt im Wind und es zog ihn hoch. Unterdessen rannte sie allein durch den Wald. Sie war hungrig und der Wind war kalt. Sie blieb stehen und begann zu weinen. Allein wollte sie auch kein Fuchs mehr sein. Sie konzentrierte sich, sie wusste, sie muss handeln. Wollte sich ebenfalls wieder weiter verwandeln. Er wird zum Albatros, dann werde ich zum Pelikan. Weil ich in diesem Wald alleine nicht mehr leben kann. Das wird lustig, wer hat doch gelacht noch? Heute Nacht werde ich zum Pelikan gemacht. Und so holte sie Luft und begann den Pelikan-Mutationsgesang. Pelikan, Pili Pili Pelikan, Pelikan, Pili Pili Pelikan, Pelikan, Pili Pili Pelikan, Pelikan, Pili Pili Pelikan, Pelikan, Pili Pili Pelikan, Pili Pili Pelikan, Pili Pili Pili Pili Pili Pili Pili. Doch irgendwann brach sie zusammen, wurde auch mit Gesang kein Pelikan. Sie schrie auf und sie wollte nicht mehr leben, hörte auf zu atmen, hörte auf sich zu bewegen und plopp! Es geschah, plötzlich war um sie rum kein Fuchs mehr da. Sie spürte sich und nahm wahr, dass sie ab jetzt ein fulminanter Spaten war. Hurra! Ich habe mich verwandelt, schade nur, dass es sich um ein Gartengerät handelt. Viel besser wäre doch, wenn ich plopp! Und schon wurde sie zu einem Weidenstock. Vom Stock zum Baum, vom Baum zum Gras. Vom Gras zum Reh, zum Schlauch zum Glas. Zum Hemd zum Zaun und vom Zaun zum Lorch. Sie verwandelte sich völlig und sie drehte durch. Sie wurde groß, klein, weg, dann schwer und leicht. Ich brauch eine Basis, bitte, es reicht! Sie bäumte sich auf, ihr wurde kalt und heiß. Sie verlor ihre Form und sie wurde zum Kreis. Er mag sie, sie mag ihn. Sie mögen sich. Sie mag ihn. Sie mögen sich. Unterdessen bekam er Sehnsucht, hatte genug von Fisch und von Seeluft. Er flog zum Wald, wollte wissen, wo sie steckte, als er auf einer Lichtung einen Kreis entdeckte. Heiliger Scheiß, was für ein Kreis, was er hier wohl macht und wie er wohl heißt. Ist er gereist oder ist er entgleist? Umkreise ich ihn leise, dann weiß ich Bescheid. Doch plötzlich, plopp, entsprang sie dem Kreis. Sie zitterte, ihr Gesicht war weiß. Oh mein Gott, was geschah nur mit mir? Ich verstehe nicht, eben war ich ein Tier, dann war ich kurz nix und dann alles auf einmal. Ich habe Angst, die Welt ist ein Kreissaal, alles voll Geburten und alles voller Toten. Zu Tieren zu mutieren ist doch gesetzlich verboten. Doch wir haben uns gerade den Gesetzen enthoben, haben die Grenzen verschoben, wir wurden alle belogen. Du hast dich vorhin ungelogen in die Luft erhoben und alle meine Atome wurden zu Kreisen verbogen. Es ist zu viel, ich dreh durch, ich geb auf, ich versteh's nicht, versuch es zu fassen, doch scheitere kläglich. So kippte sie um und er fing sie auf, er umflügelte sie und schaute hinauf. Die Nacht war hell, er sah tausend Sterne, er verstand es selbst nicht, egal wie gerne. Er wüsste, wie er geht, der letzte Beweis, von oben fliegt die Erde einen elliptischen Kreis. Er mag sie, sie mag ihn. Von oben fliegt die Erde einen elliptischen Kreis. Er mag sie, sie mag ihn. Von oben fliegt die Erde einen elliptischen Kreis. Etwas mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass das Urteil gegen Beate Zschäpe im Münchner NSU-Prozess gefallen ist. Viele von euch haben den Gerichtsprozess sicher verfolgt oder haben sich sogar nach München aufgemacht. Wir haben uns passend zum Thema einen Rückblick des Portals NSU-Watch geschnappt und die wichtigsten Sachen für euch zusammengepackt. Kritische Beobachterinnen des Prozesses, um es so zu sagen. Aber selbst bei dieser kritischen Betrachtung des NSU-Prozesses muss das Urteil nochmal besonders als Tiefpunkt von uns hervorgehoben werden. Also ein bisschen hat man dann schon gehofft, dass der Sachverhalt umfassender aufgeklärt wird im NSU-Prozess, dass die Tatbeiträge der restlichen Neonazi-Szene nicht nur der Angeklagten zur Sprache kommt. Man hat so ein bisschen gehofft, dass die Opfer angesprochen wird, dass eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung wenigstens in einigen Sätzen mit Rassismus, den Verhältnissen hier, den katastrophalen Ermittlungen der Polizei, für den Verstrickungen der Inlandsgeheimdienste und vieles mehr nur wenigstens erwähnt wird oder eine Ansprache der Überlebenden, der Angehörigen, der Opfer, dass dieses Urteil so ein bisschen mehr ist als das Herunterrattern der Fakten zu den 5 Angeklagten. Da hat dieses Urteil total enttäuscht. Also es hat keine dieser Erwartungen, Forderungen und Überlegungen eingelöst. Also selbst wenn man zur Rechnung stellt, dass vieles in diesem Prozess ausgeblendet wurde und nicht so gelaufen ist, aber dieses Urteil hat sogar Dinge ausgeblendet, die im eigenen Prozess natürlich zur Sprache gekommen sind. Wurde das korrigiert, diese katastrophale Haltung, dieses katastrophale Ausblenden der uns wichtigen Punkte? Jetzt muss man sagen, es liegt die schriftliche Urteilsbegründung nach wie vor nicht vor und da warten wir drauf. Vielleicht ist die ausführlicher, empathischer, nimmt Dinge auf, die jetzt im mündlichen Vortrag nicht mit runtergenuschelt wurden. Und da warten wir einfach, das kann ich nicht genau sagen. Und es sind einige Revisionsanträge am Laufen, aber natürlich noch nicht begründet ohne Urteilsbegründung. Und zwar von 4 der 5 Angeklagten und vom Generalbundesanwalt ebenfalls. Das würde bedeuten, dass wenn eine Urteilsbegründung vorliegt und Begründungen für die Revisionsanträge eingereicht werden, es gegebenenfalls eine kurze Verhandlung nach Aktenlage oder gar eine kurze mündliche Verhandlung in Karlsruhe geben würde beim Bundesgerichtshof. Was ist da zu erwarten? Das steht natürlich noch aus, so wie du es sagst. Also spätestens Frühjahr 2020 muss dieses schriftliche Urteil vorliegen. Das Gericht hat also eine ganze Weile Zeit dafür. Es gibt natürlich immer wieder Prognosen, wann dieses schriftliche Urteil kommt, aber die sind natürlich genauso sicher wie unsere damaligen Prognosen, wann eigentlich das gesprochene Urteil kommt. Das heißt, spätestens im Frühjahr nächsten Jahres wissen wir mehr. Carsten Schulze hat ja seine Revision zurückgezogen. Der hat seine Haft angetreten. Beate Zschäpe sitzt weiterhin in Untersuchungshaft in Chemnitz. Sie hat sich ja dahin verlegen lassen. Und von André Imminger und Ralf Wohlleben sind jetzt gerade neue Fotos aufgetaucht, sind im Spiegel veröffentlicht worden, wo sie glücklich miteinander am Grill stehen. André Imminger auch in einem T-Shirt der Artgemeinschaft, die ja Ralf Wohlleben auch so stark unterstützt während des Prozesses und nach dem Prozess. Das ist sozusagen der aktuelle Stand bei den Angeklagten. Das heißt, wenn das schriftliche Urteil da ist, dann müssen alle ihre Revisionen begründen. Sie können sie auch noch zurückziehen. Es liegt ja auch noch eine Revision der Bundesanwaltschaft vor, die gegen das Urteil gegen André Imminger in Revision gegangen ist. Aber die Erwartungen daran, dass sich an diesem Urteil noch was ändert, sind ja eigentlich, so ist die momentane Einschätzung, gering. Also vielleicht werden da noch Revisionen zurückgezogen. Es wäre natürlich wünschenswert, dass die Bundesanwaltschaft die Revisionen im Urteil gegen André Imminger so beibehält und ordentlich begründet, dass da vielleicht sich an diesem Urteil nochmal was ändert. Aber große Erwartungen gibt es da ja. Aufarbeitung gehört natürlich auch, dass wir eigentlich noch auf das zweite NSU-Verfahren warten, das mit den angeblich 9 weiteren Beschuldigten. Das sollte ja direkt im Anschluss an den NSU-Prozess 1 gewissermaßen terminiert und verhandelt werden. Das ist bis heute nicht der Fall und das bestärkt uns natürlich in der Annahme, dass daraus auch nie was werden wird, schon allein deswegen, weil auch Verjährungsfristen einzutreten drohen. Das gehört genau zu diesem Bild, das die Justiz hier bietet. Einfach nicht über das sogenannte Kerntrio des NSU hinausblicken, nicht über die im ersten Prozess angeklagten 5 hinausblicken zu wollen und einfach nicht in die Pötte zu kommen, in das Netzwerk des NSU nur irgendwie auch nur streifen zu wollen. Und auch das noch anhängige Strukturermittlungsverfahren, also ein Ermittlungsverfahren gegen bisher noch unbekannt gebliebene Täterinnen und Täter und Verstrickte und Verwickelte, das ist ja auch nicht wirklich präsent. Klar gibt es aus ermittlungstaktischen Gründen auch Anlass, da nicht alles ständig in die Öffentlichkeit zu treten, aber etwas über den Stand der Dinge zu erzählen. Das wäre ja leicht möglich für die Pressestelle der Bundesanwaltschaft. Und da passiert nichts. Also auch hier bin ich sehr skeptisch. Das war eher so ein Aktenparkplatz, um Akten aus dem ersten NSU-Prozess rauszuhalten, meiner Meinung nach, ob aus diesem Verfahren wirklich noch was wird. Zur juristischen Aufarbeitung gehören auch Zivilverfahren. Meines Wissens nach haben schon einige Angehörige noch eine Zivilklage gegen den Freistaat Bayern am Laufen. Aber ich denke, da ist, ja, das ist jetzt natürlich etwas spekulativ, ich auch als Nicht-Jurist, aber ich ahne, dass dort keine große, allumfassende NSU-Beweisaufnahme in einem eventuellen Zivilprozess stattfinden wird. Der NSU-Komplex aufgearbeitet wurde und was der NSU-Komplex in Sachsen jetzt eigentlich ist nach den vielen Jahren der Aufklärung. Klar gibt es dort auch viele offene Fragen, aber man merkt, dass da intensiv aufgeklärt wurde und was eben intensive Aufklärung auch bedeutet. Das gleiche in Thüringen, da sind jetzt die letzten Sitzungen auch gelaufen und zur Sommerpause, wenn ich das richtig sehe, soll der Abschlussbericht des zweiten Thüringer Untersuchungsausschusses geschrieben werden. Auch Brandenburg, das gleiche, da ist der Abschlussbericht da. Das ist alles, sind dann immer sehr, sehr detaillierte Berichte, wo man wirklich nochmal ein ganz umfassendes Bild der jeweiligen Rollen der Bundesländer, der Behörden und so weiter im NSU-Komplex sich durchlesen kann, der Neonazi-Szene durchlesen kann. Das sind also ganz große Wissensspeicher, wenn dort die Arbeit ordentlich gemacht wird. In Sachsen musste das ja von der Opposition beispielsweise auch einfach in einem eigenen Bericht gemacht werden. Das haben die Regierungsparteien, haben sich da ja mit diesem ganz dünnen Band schreiben lassen. Genau, in Mecklenburg-Vorpommern geht die Arbeit gerade los. Da gab es zunächst diesen Innenausschuss vom Unterausschuss, der aber keinerlei Rechte hatte, also keine Akteneinsicht und so weiter und so fort. Und seit April letzten Jahres, also noch vor Schluss des ersten NSU-Prozesses, wurde dort ein Untersuchungsausschuss eingesetzt und hatte schon viele, viele Sitzungen hinter verschlossenen Türen, aber jetzt auch zwei öffentliche Sitzungen, nämlich im Januar. Da wurden die Abgeordneten aus dem Thüringer Untersuchungsausschuss gehört, Katharina König-Preuß und Dorothea Marx, und jetzt am 14.06. Und dort warten wir alle auf die Zeuginnenvernehmung, dass also tatsächlich dort mal ein bisschen Bewegung in die Aufklärung hineinkommt. Das hieß jetzt schon, dass die Linksfraktion dort vor Ort jetzt wirklich nach der Sommerpause auch mal möchte, dass der Untersuchungsausschuss Zeugen und Zeuginnen vernimmt, haben wohl auch schon mögliche Zeugen und Zeuginnen benannt. Die Sommerpause ist dann im August zu Ende und da wollen wir hoffen, dass das auch entsprechend der Fall ist und da Zeugen und Zeuginnen geladen werden. Denn nur, denke ich, durch öffentliche Sitzungen kann auch mehr Druck entstehen, dass mehr Akten geliefert werden, dass man mehr Fakten rausbekommt und dass da Fahrt reinkommt. Weil die haben nur noch Zeit bis 2021, dann muss der Abschlussbericht vorliegen, wenn da wird in Mecklenburg-Vorpommern wieder gewählt. Aber die Aufklärung läuft tatsächlich. Aber natürlich in einer Zeit, in der zum einen die Nichtaufklärung des NSU einem auf die Füße fällt, also mit deiner selbstbewussten Nazi-Szene, in dem aber auch jetzt Aufklärung NSU hin oder her, die Radikalisierung dieser Szene, die Verbreiterung der Szene, die kollektiven Dynamiken dieser Szene recht ungebremst weitergingen. Ja, also auch das haben wir über das letzte Jahr schon 2018 gesehen. Das zieht sich bis jetzt eben entsprechend durch. Wir haben gesehen, dass in Chemnitz bei den Aufmärschen nach dem Mord an Daniel H., dass dort ein Schulterschluss wirklich stattgefunden hat zwischen verschiedenen Spektren der extremen Rechten, was natürlich eine Neonazi-Szene entsprechend auch noch weiter ermutigt. Also das wirklich im kurzen Abstand zu dem Jubel beim Urteil in München, dann diese Aufmärsche in Chemnitz, und dementsprechend war es leider auch gar nicht so verwunderlich, dass dann kurze Zeit später die Gruppe Revolution Chemnitz festgenommen wurde, die sich genau von den Ereignissen in Chemnitz beflügelt gefühlt hat, um sich Waffen zu schaffen und rechtsterroristische Anschläge zu begehen, die sie dann Linken in die Schuhe schieben wollten. Die sind ja dann festgenommen worden und wollten den NSU aussehen lassen wie eine Kindergartentruppe. Also auch da wird sich immer offensichtlich aufeinander bezogen und miteinander abgeglichen in den Diskussionen in der Neonazi-Szene. Und diese Gefahr rechten Terrors ist sehr allgegenwärtig und aktualisiert sich halt durch Morde entsprechend. Und rechter Terror funktioniert ja so, dass eben nicht einzelne Taten dann stehen und dann dauert es wieder eine Weile, sondern genau diese einzelnen Taten ermutigen dann ja andere, ihnen es gleichzuziehen. Also rechter Terror, Leaderless Resistance, ist ja genau die Idee, dass eine Tat, wie zum Beispiel der Mord an Walter Lübcke, so ein Fanal ist und ein Startschuss für alle anderen, dann ihre Pläne auch in die Tat umzusetzen. Und das ist genau auch die Befürchtung, die wir jetzt ja alle teilen, die glücklicherweise medial auch ziemlich häufig aufscheint, dass wenn es eben jetzt keine Konsequenzen gibt, und es gab in den letzten Wochen keine weitreichende Zerschlagung, Entwaffnung der Neonazi-Szene, dass sich dann weitere denken, okay, für einen Mord sitzen jetzt 3 Personen in Haft, bei allen anderen gab es noch nicht mal Befragungen im Umfeld, was sollte sie jetzt davon abhalten? Und das ist eine Situation, die einfach sehr stark auch mit unserer Analyse des NSU-Komplexes ja aufeinanderfällt. Eine Situation, in der wir nie recht haben wollen damit, dass Neonazis weiter zu rechten Terror greifen, wenn sie nicht gestoppt werden, aber sich genau das eben jetzt zeigt in den letzten Wochen. Und gleichzeitig gibt es ja die gesellschaftliche Diskussion. Gibt es Interesse, zum einen weiterhin den NSU-Komplex aufzuklären? Gibt es weiterhin Berichterstattung? Gibt es weiterhin Veranstaltungen, die besucht werden? Und es ist auch in den letzten Wochen zu sehen, dass der gesellschaftliche Zusammenhang, der zu rechten Terror führt, doch öffentlicher diskutiert wird, würde ich sagen. Also, dass dieser Mord an Walter Lübcke nicht einfach in die Ecke Combat 18 Neonazis geschoben wird, sondern dass sehr deutlich auch überall gemacht wird, okay, das hat was mit dem Aufstieg der AfD zu tun, das hat was mit der Normalisierung von rechten Worten, von rechten Handeln in den letzten Jahren zu tun, die eben Neonazi-Szene auch entsprechend ermutigt und den Rücken stärkt. Und diese Diskussion wirklich in breiter Öffentlichkeit zu sehen, dass das miteinander verstrickt ist und etwas miteinander zu tun hat, würde ich schon als Fortschritt bewerten und ja auch etwas, was wir ja versuchen seit Jahren auch immer wieder zu sagen, dass die Neonazi-Szene eben nicht das losgelöste andere Böse der deutschen Gesellschaft ist, sondern ja genau das. Das komplette Gespräch von NSU Watch findet ihr unter nsu-watch.info/podcast. Schaut euch da auf jeden Fall auch die anderen Folgen an. Da geht es unter anderem um den NSU-Komplex in rechten Medien oder um die Aufarbeitung der Terrorzelle und ihres Netzwerkes in Sachsen. Die Musik für das Stück kam von Strange Zero. Zum Entspannen nach diesem doch etwas ernsteren Thema gibt's jetzt Musik. Amadou et Mariam mit einem Sabali-Remix und Hashkara, Kobito und Special K mit einem sehr unaussprechlichen Titel. machen, so wie sie es gerade macht. Alle wollen haben von dem Stuff, den er gerade hat. Aber keiner geht es holen, guck mal, alle machen schlapp. Alle wollen yeah. Gangster sein, doch keiner in den Knast. 24-7 auf der Jagd nach dem Para. Neoliberal ist der Standard. Alle immer härter als die anderen, alle so am Mackern wie ein Farmer. Scharf in das Trockene, Shawarma. Ich erwarte mehr als das, aber bin nicht frei davon. Ja, ich möchte weiterkommen, doch mir ist der Preis zu hoch. Stehe auf der Leitung, wenn ihr Leistung wollt. Denn auf meiner Reise kann ich einfach auch mal scheitern, yo. Ich bleibe broke und ihr steigt auf die Karriereleiter. Sicher wäre das dort nicht jeden Monat, doch das Geld zu wehren. Doch ich hab keinen Bock, mich ständig selbst zu feiern. Und die Menschen um mich rum dann abzuhängen, wie ständig breit sein. Das ist der Lifestyle der Armen und Entbehrlichen. Laber mich nicht voll mit Karma oder Ähnlichem. Habe, was ich habe und das passt dann, weil ich sterblich bin. Und das ist eine ganze Menge, wenn wir ehrlich sind. Alle wollen machen, so wie sie es gerade macht. Alle wollen haben von dem Stuff, den er gerade hat. Aber keiner geht es holen, guck mal, alle machen schlapp. Alle wollen Gangster sein, doch keiner in den Knast. Alle wollen machen, so wie sie es gerade macht. Alle wollen haben von dem Stuff, den er gerade hat. Aber keiner geht es holen, guck mal, alle machen schlapp. Alle wollen Gangster sein, doch keiner in den Knast. Wir schreien, guck, ich mach es, guck, ich mach es. Zeigen auf die Dinge, die sie schaffen wollen, wie ein Apfel. Klassisch, wollen den Sexappeal, doch den hasse nicht. Weißt du, wie ich meine, quatschen viel, aber machen nichts. Änder den Blickwinkel, ich kenne das und renne meinen Worten hinterher, als wär's ne Henne. Denn ich halt nie meine Fresse, weil ich todes gerne quatsch. Weißt du, wäre gern ein Gangster, aber bloß nicht in den Knast. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das klingt nach Gesabbel, aber so ist es halt einfach. Denn du musst machen, was du willst, nur Akan bringt die Skills. Scheiß drauf, was jeder Macker davon hält. Es ist konstruktiv, ein paar Fehler zu erkennen. Doch nicht konstruktiv, sich in ein paar Fehlern zu verrennen. Ja, denn ich bereue nie, ich starte jeden Tag neu. Sammle Erfahrung und tanke damit mein Fahrzeug. Es geht immer vorwärts, doch bleib bitte bei einer Sache, damit du dich nicht überforderst. Plane deine Schritte in etwa wie in Google Maps. Du kannst nur ein Ziel erreichen, wenn du auch die Route kennst. Alle wollen machen, so wie sie es gerade macht. Alle wollen haben von dem Stuff, den er gerade hat. Aber keiner geht es holen, guck mal, alle machen schlapp. Alle wollen Gangster sein, doch keiner in den Knast. Alle wollen machen, so wie sie es gerade macht. Alle wollen haben von dem Stuff, den er gerade hat. Aber keiner geht es holen, guck mal, alle machen schlapp. Alle wollen Gangster sein, doch keiner in den Knast. Yes. Und ich höre, wie der Stimmen redet, man muss sich auch was gönnen. Ja, sie würden jetzt den Sinn des Lebens für sich annehmen können. Ein unsicherer Blick, doch dann folgt die Begründung. Du musst es tiefe Augen haben und der Erfolg fällt vom Himmel. So zählen sie mir auf, wohin die Reise gehen wird. Die Ziele hochgesteckt und das immer gleiche Schema wirkt. Reich und bekannt sein, natürlich glücklich werden. Und wenn was schief läuft, nimm dir das nicht zu Herzen. Du kannst alles, was du willst, dein verzweifeltes Lächeln. Ich kann Menschen nicht verstehen, die ihr Scheitern nicht ernst nehmen. Sie setzen sich in Szene, lächeln, doch ich gähne. Ich bin müde von den Storys und den Fressen, die ich sehe. Letztendlich Entertainment. Sie fahren so schräge Filme, weil alle ihre Happy Ends gedreht sind. Sie wollen, dass ihre Namen groß im Abspann stehen. Alle wollen Gangster sein, doch bloß kein Haftbefehl. Alle wollen die Öffentlichkeit, doch keine Kommentare kriegen. Alle wollen so glücklich sein, doch keiner fühlt sich lang zufrieden. Alle wollen etwas und denken, das wäre folgerichtig. Doch der Sinn des Lebens ist, etwas wollen zu müssen. Alle wollen machen, so wie sie es gerade macht. Alle wollen haben von dem Stuff, den er gerade hat. Aber keiner geht es holen, guck mal, alle machen schlapp. Alle wollen haben von dem Stuff, den er gerade hat. Aber keiner geht es holen, guck mal, alle machen schlapp. Alle wollen Gangster sein, doch keiner in den Knast. Alle wollen Gangster sein, doch keiner in den Knast. Alle wollen Gangster sein, doch keiner in den Knast. Eigentlich ist es ja schade, dass es in unserem Podcast fast immer nur um knallharte politische Themen geht. Dabei hat die anarchistische oder auch generell die linksradikale Szene auch kulturell so viel zu bieten. Um genau das zu ändern, haben wir ganz spontan vom Projekt Berlin Contra Current gegen den Strom zwei interessante Interviews zur Verfügung gestellt bekommen. Das erste möchten wir euch jetzt darbieten. Das zweite folgt dann kommenden Monat. Vielen Dank nochmal dafür. Häuser den Menschen, die gern drin wohnen. Wohnen ist Menschenrecht, muss bezahlbar sein. Ich bin Gabi von Judiths Krise. Und ich singe von Anfang an in diesem Chor. Ich bin eine Mitbegründerin von Judiths Krise. Jahr 92 fingen wir in unseren Frauenzusammenhängen an, uns so ein bisschen im Kreise zu drehen. Es kamen kaum noch Leute zu den Demos und unsere Diskussionen waren zwar spannend, aber irgendwann hatten wir das Gefühl, es fehlt was. Und dann gab es die Idee, angeregt durch einen Frauenchor aus Hamburg, die hier in Berlin aufgetreten sind, uns vielleicht musikalisch auszudrücken und unsere politischen Inhalte satirisch, kabarettistisch mit Liedern rüberzubringen. Das war eine Idee. Die hat sich dann 1993 im Januar, haben wir uns mit einigen Frauen aus verschiedenen Gruppen zusammengetan und gesagt, wir probieren das mal. War es schön, dass wir eine Frau hatten, die Gesangsunterricht selber genommen hat und auch anderen Gesangsunterricht gegeben hat. Und die hat sich bereit erklärt, mit uns zu üben. Und die heißt Judith. Die ist leider mittlerweile nicht mehr unsere Trainerin. Jetzt haben wir Candida, die unsere Trainerin ist. Das ist auch ganz toll. Aber Judith war damals so ein bisschen verzweifelt, weil wir hatten viel Spaß, was für uns sehr schön war, aber wenn man so vor so einer Gruppe von Frauen steht und eigentlich loslegen will und alle reden noch und quatschen und lachen und da hat sie manchmal so gesagt, ich krieg die Krise. Und als wir dann so nach 2-3 Jahren mal gemerkt haben, es ist blöd, wenn immer Frauen-Lesben-Chor aus Berlin auf den Plakaten steht und auch einige Mal wollten, dass wir uns einen Namen geben, gab es dann die Idee, dass wir uns Judiths Krise nennen. Anfangs sind wir eher zu Soli-Veranstaltungen aufgetreten mit unseren politischen Inhalten. Und 1996 war aber unsere erste, also wo wir auch wirklich bewusst auf einer Demo gesungen haben, das war die erste Anti-Papst-Demo 96. Und da hatten wir richtig einen Platz auf einem Wagen. Das haben wir auch mitorganisiert mit anderen Gruppen. In einem Hause wohnten Leute, Frank ein Spekulanten, Sünder, Bim, Bam, Basel, Husserl. Wir sind auch mittlerweile, haben wir eben auch Lieder umgetextet, die wir wirklich so eher für Demos nehmen, weil auf Demos haben wir das Gefühl, sollten die Lieder auch klar verständlich, eine klare, auch ruhig moralische Botschaft haben. Und da haben wir ja auch mittlerweile, verteilen wir die Texte, damit auch andere mitsingen können, sich uns anschließen können und sich diese Lieder auch verbreiten können. Also da müssen wir mindestens 14, 15 Frauen sein, um unsere 3- bis 4-stimmigen Lieder singen zu können. Und auf einer Demo, da gehen wir halt dann auch zu 5 oder zu 10 und singen da die etwas, ich sag jetzt mal, einfacheren Lieder, die sich dann auch 1- oder 2-stimmig singen lassen und wo andere dann auch mitsingen können. Sind wir meistens 5 bis 6 Frauen, die sich dann zwischen den Proben treffen. Und inspiriert vom Gesamtchor. Und wenn wir präsentieren, ist dann erst im Gesamtchor. Und da gibt es dann manchmal auch Kritiken oder Änderungswünsche. Und dann geht es wieder zurück in die Textgruppe. Dann werden wieder Themen, also Sätze geändert. Oder auch manchmal ist auch schon ein Thema ganz durchgefallen so. Aber insofern würde ich sagen, sind auch die Texte ein kollektiver Prozess. Aber zurzeit hat Candida angefangen, nicht nur bekannte Melodien zu arrangieren, sondern auch eigene Lieder zu komponieren. Und da sind wir gerade in der Diskussion, ob wir die vielleicht auch auf unsere Webseite stellen oder ob wir die auch weitergeben können. Das sind alles noch Diskussionsprozesse in der Gruppe. Ganz am Anfang, unsere ersten Auftritte waren wir ganz in Schwarz mit Tüllschleifen. So ein bisschen, das war schon damals in der autonomen Szene sehr gewagt, diese Tüllschleifen zu tragen. Und dann haben wir uns irgendwann mal getraut, dass unsere Kostüme immer schriller und bunter wurden. Zurzeit haben wir uns jetzt sehr, haben wir für diese Mietendemos die Lieder umgetextet. Da gibt es ja auch nicht nur die große Demo, da gab es jetzt auch so kleinere Initiativen, wo einige von uns nur hingegangen sind und gesungen haben vor bedrohten Häusern zum Beispiel. Wir proben einmal in der Woche und fahren einmal im Jahr auf jeden Fall ein Wochenende weg. Freitag gehen wir auch zusammen noch nach der Singprobe gehen wir noch zusammen was trinken und sind also nicht nur so gesanglich verbunden, sondern auch so sehr sozial, und da tauschen wir uns auch politisch aus und so. Also sind wir jetzt ein Frauenchor oder sind wir Frauen-Lesben-Chor? Dass wir manchmal sagen, wir sind ein gemischter Frauenchor, was mir sehr gut gefällt, weil man, glaube ich, über gemischter Frauenchor einige dann auch so stolpern und anfangen nachzudenken, was heißt das? Die Webseite des Chors ist übrigens judiths-krise.de. Dort sind auch alle kommenden Auftritte der Gruppe zu finden. Weiter Weg, den du jetzt wandern musst. Nein, hier sind keine Schienen, hier fährt weder Bahn noch Bus. Sieh die Leute links und rechts, sie sind wie du. Das sind Pilger, manche suchen Gold und Silber, manche suchen sich selber, und ihre Gesichter wirken traurig und verschimmt. Dabei gibt's am Bütchen Cola in drei Glaubensrichtungen, und sie alle tragen Zeichen, rote Socken, braune Stiefel. Das sind alles nur Placebos, diese Leute brauchen Liebe. Und willst du irgendwas haben? Wirst du es kaufen müssen, Geld brauchen, schließlich dich für Geld verkaufen müssen. Das hier ist wie Hürdenlauf und du wirst mitlaufen müssen. Oder eines Tages stehst du plötzlich auf der Brücke, Mensch, siehe man nach vorn, doch halt dein Auge auf die Straße. Wer die Raser übersieht, wird hier schnell mal überfahren. Und dann ist das Letzte, was du siehst, ein Kotflügel, bevor du aufschlägst zwischen Kaugummis und Brotkrümeln. Das ist eine ganz schön lange Straße, das hier ist ein ganz schön weiter Weg. Egal was die Leute sagen, du wirst diesen Weg alleine gehen. Das ist eine ganz schön lange Straße, das hier ist ein ganz schön weiter Weg. Und egal was die Leute sagen, du wirst diesen Weg alleine gehen. Nicht zu lang bei dem Hütchenspieler. Guck mal, da prügeln sich zwei Tauben um die Reste eines Müsli-Riegels. Die alte Frau wird fragen, ob du Zigaretten hast, aber du wirst an ihr vorbeilaufen, als wär sie gar nicht da. Nimm nicht zu viel Gepäck mit, doch ohne etwas Wasser liegst du schon nach ein paar Stunden ausgetrocknet auf dem Pflaster. Und die Geier kreisen schon, denn sie wissen, dass du neu bist. Leichte Beute, das ist nicht der wilde Westen, aber heute brennt die Sonne und du kannst den Teer riechen, weil er frisch ist. Und je weiter du guckst, desto stärker wird das Flimmern, das ist eine Reise ins Ungewisse. Und an jeder zweiten Ecke brennt deine Scheißnase vor lauter Hundepisse. Doch du musst stark bleiben, darfst nicht stehen bleiben. Beiß deine Zähne zusammen und geh weiter. Irgendwo ist ein Haus und dank der Person, die da wohnt, wirst du eines Tages sagen können, es hat sich gelohnt. Das ist eine ganz schön lange Straße, das hier ist ein ganz schön weiter Weg. Und egal was die Leute sagen, alleine gehen. Das ist eine ganz schön lange Straße, das hier ist ein ganz schön weiter Weg. Und egal was die Leute sagen, du wirst diesen Weg alleine gehen. Thank you. Sie laufen nackt durch den prasselnden Regen und springen nachts von der Brücke ins Wasser. Sie malen die Metro in Madrid und tanzen barfuß in Ferropolis. 3 Tage im Jahr auf dem blubbernden Pflaster. Sie schmuggeln ein bisschen Spaß in den Bundestag, knäulen dann zu dritt in der Kuppel und feiern anschließend Abschied vom Paradies in der Bar mit all den anderen Trophys. Sie sitzen blinzelnd in der Sonne unten am Fluss, da wo die anderen nie hingehen, und werfen nonstop die Scheiße weiter, in der sie tiefer als bis zu den Knien drin stehen. Sie liegen sich in den Armen unterm Kolos von Rhodos und schmeißen Steine auf Wannen, gehen gemeinsam durch Mordor und fragen sich eben deswegen: War das nicht der beste Tag meines Lebens? Der beste Tag deines Lebens, der beste Tag meines Lebens. Jeder Tag ist der beste Tag eines Lebens. Der beste Tag deines Lebens, der beste Tag meines Lebens. Jeder Tag ist der beste Tag eines Lebens. Sie halten sich so fest, Hand in Hand, durch ein ganzes Land hindurchgerannt. Sie sehen ein Wunder und dann tanzen sie vom Mond hinein in den Mond. Pflanzen ein paar Pflanzen im Nirgendwo, ziehen dort ein, wo keiner mehr wohnt. Sie geben heute keinen Fick und machen sich um morgen Sorgen. Jeder sein eigener Flick, sein eigener Reißer. Es ist vorbei, bei unverblümt und vertont die Melodien der Ironie im Unterton. Sie bauen Baumhäuser in die Stadt und Zeitmaschinen aus Müll. Den Rest machen sie dann irgendwann. Hör nur auf ein Gefühl auf einem Skateboard. Durchs Leben trotzdem etwas erreicht. Gegen jede Prophezeiung nicht nur etwas gefeit. Schon lang nicht mehr so glücklich, doch noch das Abi gemacht. Sie sitzen auf ihrem Teppich und fliegen hinab in die Nacht. Der beste Tag deines Lebens, der beste Tag meines Lebens. Jeder Tag ist der beste Tag eines Lebens. Der beste Tag deines Lebens, der beste Tag meines Lebens. Jeder Tag ist der beste Tag eines Lebens. Das waren NMZS mit Langstraße und Frittenbude mit Zeitmaschinen aus Müll. Und damit euch nicht so langweilig wird, gibt's gleich noch die elende Bande mit Der erste Stein hinterher. Aber zuerst wird's nochmal kulturell. Der nächste Beitrag dreht sich nämlich um ein Theaterstück mit dem Namen Anarchie. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Wo herrscht Anarchie? Diese Frage ist nicht immer so leicht zu beantworten. Wir sind natürlich geneigt zu sagen, überall. Doch so einfach ist das nicht. Wir werden diesen Monat versuchen, hinter die Kulissen zu schauen. Verschiedenste Kulissen eines Theaterstücks namens Anarchie. Zunächst erlauben wir uns einen kurzen historischen Exkurs. Wir schreiben etwa das Jahr 2012 und in der Hauptstadt gibt es noch die Anarchistische Föderation Berlin. Eine ihrer Mitgliedsgruppen, die sogenannte Bildungsgruppe, hatte damals ein Workshop-Konzept entwickelt, das helfen sollte, Kindern die Idee der Anarchie näher zu bringen. Kurz zusammengefasst sollte die Kindergruppe mit der Situation konfrontiert werden, dass plötzlich an einem Morgen alle Erwachsenen verschwunden sind und sie sich selbst um die Belange der Gesellschaft zu kümmern haben, aber eben auch die Freiheit haben, sich nach eigenen Vorstellungen zu organisieren. Das Ergebnis? Hochinteressierte Kinder und spannende Gespräche. Damit kehren wir zurück in die Gegenwart und blicken in das Theaterstück, das die Siegener Zeitung vor ihrer Leserinnenschaft ausbreitet. Die SZ hat sich am Montagmittag davon überzeugen können, dass beim Teensola der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde EFG Siegen-Weststraße allerbeste Stimmung herrscht. Ein Teensola ist übrigens ein Sommerzeltlager für Jugendliche. Doch bei diesem Zeltlager wird gewissermaßen ein Theaterstück entwickelt, basierend auf der Idee, dass die Jugendlichen im Russland zu Anfang des 20. Jahrhunderts leben und vom Zaren zur Fronarbeit angehalten werden. Die jungen Leute lassen sich das verständlicherweise nicht bieten und stürzen den Zaren. Einen Tag lang herrschte daraufhin Anarchie im sommerlichen Moskau. Doch lange hält das nicht. Irgendwie erhalten die Jugendlichen die Botschaft, dass das so nicht funktioniert. Es müssen ein Bürgermeister und ein Stadtrat her. Woher kommt diese Idee nur? Den Bürgermeister auf der grünen Wiese gibt Jugendpastor Alexander Schröder. Die Stadtratssitze werden von den Sola-Teilnehmern besetzt. Wie überraschend. Ein mehr oder weniger vorprogrammiertes Ergebnis. Geprägt werden die Tage im Zeltlager auch vom geistlichen Hintergrund. Fundamente des Lebens ist dieses Mal das Oberthema. Ein Fundament sei, Zitat, unser christlicher Glaube, Zitat Ende. Der Glaube sei entscheidend. Wie dieser gelebt werde, sei dann zweitrangig. Ohne weiteren Kommentar verabschieden wir uns von dieser Bühne. Wir wenden uns nun Köln zu, der Stadt der Narren und Närrinnen. Und tatsächlich geht es hier um eine Narrenaufführung. Die Epoch Times widmet sich der geplanten Umstrukturierung bei der Kölner Polizei. Aus 7 Teams sollen 3 werden und überhaupt sollen mehr BeamtInnen aus dem Büro auf die Straße. Vorhang auf für Akt 1. Ein Beamter ließ in einem anonymen Schreiben verlauten, dass diese Zusammenlegung von Teams zur Folge habe, dass die Polizei bald keine Milieukenntnisse mehr hätte. Der Verfasser des anonymen Schreibens warnte vor dem dramatischen Ausmaß der Umstrukturierung. Akt 2. Es tritt auf Mülheims Bezirksbürgermeister Norbert Fuchs. Laut Kölner Stadtanzeiger zeigt er sich besorgt. Wir brauchen nicht weniger Polizei, sondern mehr. Wenn jetzt noch Polizeibeamte abgezogen werden, herrscht hier bald Anarchie. Ein Raunen geht durch das Publikum. Endlich mal gute Nachrichten. Doch plötzlich springt ein Vermummter herbei, ganz in Blau gekleidet. Akt 3. Es tritt Polizeipräsident Uwe Jakob auf. Es ist in Wirtschaftsunternehmen völlig normal, dass man schaut, wo die Arbeit ist und sich entsprechend personell ausrichtet. Dabei wird, im Gegensatz zu einem Unternehmen, bei der Polizei niemand entlassen, sondern höchstens umgesetzt und mit neuen Aufgaben betraut. Mit Anarchie ist also leider doch nicht so viel. Manchmal, ja, manchmal, da wünschen wir uns, bei der Polizei ginge es beim Stellenabbau wie in anderen Unternehmen zu. Etwa 60 Kilometer weiter nördlich treffen wir auf ein anderes Theater. Mit einem altbekannten Stück, aber mit einer neuen Pointe. Die Neue Rheinzeitung berichtet von verzweifelten Polizeibeamtinnen, die sich die Haare raufen, denn die Polizei beklagt eine zunehmende Anarchie auf Essens Straßen. Die SchauspielerInnen stellen die verschiedenen Formen zivilen Ungehorsams nach, vom Wegschieben von Polizeibarrikaden, genannt Baustellenabsperrungen, bis hin zum Ausbau einer unterirdischen Moral, einer Untergrundmoral sozusagen. Und dann, ja dann? Jetzt weiterlesen mit NRZ Plus. Mit NRZ Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln und Reportagen auf nrz.de. Kommt es zum plötzlichen Abbruch des Stücks? Wir ziehen weiter. Und wir finden glücklicherweise die Aufführung des Kuriers aus Bayreuth unter dem Titel Liebe Techno-Anarchie. Geht es in dem Stück um Klangtherapie und Weltverbesserung. Das Standardticket kostet 85 Euro. Wer freiwillig 100 Euro bezahlt, unterstützt damit den Waldkindergarten Wiesenthal und ist damit offizieller Besitzer des Weltverbesserer-Tickets. Stilecht, mit A im Herzchen bebildert, tritt das Festival auf. Und was ist mit der Musik? Stereo Total sind als Headliner am Samstagabend zu hören. Da fühlen wir uns, deren Projektlabel Anarchie in Stereo heißt doch gleich willkommen. Handgemachte Deko und Lichtinstallationen, Artisten und Feuerkünstler sowie vegetarisches und veganes Essen gibt es an allen Tagen. Außerdem steht ein Hängemattenpark zum Entspannen, ein Massagezelt sowie ein Familiencampingplatz bereit. Na, solch ein Stück lässt sich doch wahrlich entspannt genießen. Zum Schluss widmen wir uns einem gänzlich anderen Stück auf der Webseite mietspiegelnews.com. News zum Thema Mietspiegel sind dort eher nicht zu finden. Und auch das Schauspiel, dem wir gleich beiwohnen werden, ist überraschenderweise in der Rubrik Sport zu verorten. Was auf den ersten Blick verwirrend erscheint, auf den zweiten aber entlarvend ehrlich. geht es doch um den Wettstreit der Kandidatinnen der Demokratischen Partei in den USA, die herausfinden wollen, wer 2020 gegen Donald Trump antreten darf. Für diese neue Variante der althergebrachten Gladiatorenspiele ist Sport vielleicht doch die passendste Rubrik. Nun denn, der Vorhang öffnet sich. Es geht um die zweite Runde der Live-Debatten, die von CNN übertragen wurde. Jennifer Rubin, ein Kolumnist der Washington Post, schlug ausschalten jedermanns Mikrofon, bis die Person die Beantwortung der Frage hat fertig gesprochen. CNN warnte, dass Kandidaten, die häufig unterbrechen, werden dafür bestraft, dass sie ihre Zeit im Rampenlicht reduziert. Das bedeutet nicht, dass Anarchie herrschen sollte. Entschuldigt bitte die etwas seltsam klingende Sprache, das geht nicht auf unser Konto. Vielmehr ist zu konstatieren, dass alle Texte auf dieser sogenannten Webseite anscheinend Google-Übersetzungen aus anderen Quellen sind. Wir schließen daher mit einem weiteren Zitat, dem wir uns voll und ganz anschließen können. Die meisten unvergesslichen Austausch geschah, weil die Produzenten erlaubt, den Moment zu entfalten, trotz der Regeln. Anarchie eben, entfaltete Freiheit, die den Regeln trotzt. Breitet leere Paragraphen. Wenn man sich nicht dran hält, gibt's erst Prügel und dann Strafen. Du hast ihnen vertraut, doch sie lassen dich im Stich. Aber du bist registriert, sie vergessen dich nicht. Eure Freiheit, die braucht Knüppel zur Verteidigung. Manchmal kann man so erspüren, wie sehr sie in den Augen brennt. Das bleibt Folter und bleibt Zwang, das bleibt Mord und das bleibt Krieg. Mir ganz egal, wie ihr das nennt. Eure Freiheit verblutet an ihren Rosenkränzen. Eure Freiheit verblutet an den Stacheldrahtgrenzen. Sie versteckt sich hinter Masken, schämt das Übel von ihr ab und schaufelt vor der Tür ein Säbelstattungsmaskenhaar. Und jetzt sperrt die Freiheit dann in eure Kerker ein. Der Bulle in Zivil, der wirft für uns den ersten Stein. Er trifft euch, ja, er trifft euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem war wert, für was er bricht. Er trifft euch, ja, er trifft euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem war wert, für was er bricht. Ihr schützt euch, beutet aus und werdet terrorisiert. Uns Träume haben die Grenzen auch ganz ohne Pass passiert. Sie schauen in die Ferne, dümmer mit jedem Tag. Ohne dass was passiert und ohne dass das jemand mag. Und wir stehen im Totenwinkel mit Blick durch die Kameras. Doch Hauptsache, das was ihr seht macht Angst und das macht Spaß. Doch in einer Festung kann es keine Freiheit geben. Doch nieder mit den Mauern und her mit dem Leben. Und ihr sperrt die Freiheit dann in eure Kerker ein. Der Bulle in Zivil wirft für uns den ersten Stein. Er trifft euch, ja, er trifft euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem war wert, für was er bricht. Er trifft euch, ja, er trifft euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem war wert, für was er bricht. Und sie haben sich vor dir in zwei, drei Reihen aufgestellt. Lassen dich nicht durch, du kommst nicht rein. In unseren Herzen kocht die Wut. Und der Bulle in Zivil, der wird für uns den ersten Stein. Und ihr sperrt die Freiheit dann in eure Kerker ein. Der Bulle in Zivil, der wird für uns den ersten Stein. Er trifft euch, ja, er trifft euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem er wert, für was er bricht. Er trifft euch, ja, er trifft euch mitten ins Gesicht. Aber keine Sorge, nichts von dem er wert, für was er bricht. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Monatsrückblicks angekommen. Wir hoffen, wir konnten euch die letzte Stunde ordentlich versüßen. Wenn ihr Lust habt, bei uns mitzumachen, schaut doch einfach mal auf unsere Webseite haradio.blogsport.de. Dort gibt's auch viele andere Beiträge zu den verschiedensten Themen. Wir machen hier aber Schluss und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Cara, no te encara.